Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen abwechslungsreichen Nachmittag, ganz gleich, wo Sie uns jetzt zuhören. Ob im Auto, dann wünsche ich Ihnen gute Fahrt. Ob im Krankenhaus, dann wünschen wir alle den Betroffenen gute Besserung. Daheim bei der Kälte ist es wohl am allerbesten. Bequem können Sie sich natürlich nicht machen, wenn Sie im Auto sitzen und noch unterwegs sind. Aber Sie werden sicherlich auch im Auto bei aller Konzentration auf Ihre Fahrweise unsere Fußballgeschehen im Radio verfolgen können. Nun, im Wesentlichen besteht auch heute wieder der Inhalt unserer Sendung aus der Berichterstattung. Ich muss Ihnen leider sagen, viel kann ich Ihnen heute nicht bieten, aber das liegt nicht an mir oder an uns oder an unserer Redaktion, sondern daran, dass ein Großteil der Fußballspiele heute ausfallen muss. Es fallen also 1, 2, 3, 4, 5, insgesamt 6 Begegnungen der Bundesliga aus. Und ich kann Ihnen also noch einmal jetzt auch sagen, nun welche Spiele ausfallen, um sie namentlich zu nennen, damit sie Ihnen besser gegenwärtig sind. Nennen wir die Spiele zuerst, die ausgefallen sind. 2 Spiele sind ausgefallen. So, jetzt noch einmal in aller Ruhe. 2 Spiele in der Bundesliga sind ausgefallen. Alle anderen Begegnungen sind ausgefallen. Andere Begegnungen finden erst morgen statt, sodass wir uns eine weitere Betrachtung ersparen können. Haben wir das schon gemeldet? Das haben wir gerade gemeldet. Darüber sollte man vielleicht mal Näheres hören und mehr darüber sprechen. Jetzt aber zum aktuellen Fußball. In wenigen Sekunden geht es los auf den Fußballplätzen der Bundesliga. Und wir stehen wie fast an jedem Samstag vor der Qual der Wahl. Was sollen wir übertragen? Gerade wie es kommt. So, wir warten also auf unsere erste Einblendung. Da sind wir schon Gast beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Vielleicht nehmen wir eine Umschaltung vor, mal versuchsweise. Vielleicht klappt es. Wir versuchen eine Umschaltung. Ja, jetzt höre ich, dass es nicht der Westdeutsche Rundfunk ist, sondern eine Fehlschaltung, wie ich jetzt glaube. Nein, ich habe keinerlei Verbindung im Moment. Ich weiß nicht, was los ist, aber eben habe ich eine Verbindung. Die Kollegen sind noch nicht so weit. Es kann nicht mehr allzu lange dauern. Wir schalten in wenigen Sekunden um. Ich kann Ihnen zwischendurch noch sagen, was wir weiter zu bieten haben, denn wir haben noch genau 35, 36, 37 Sekunden Zeit. Und wenn Sie jetzt Geräusche hören, dann kommen die von meinem Kopfhörer, über den ich naturgemäß verbunden sein muss. In wenigen Sekunden geht's los und ich habe leider die traurige Pflicht, meine Damen und Herren, das werden die Älteren schnell begreifen, eine unangenehme Meldung zu verbreiten. So, wir werden jetzt Gäste sein beim Westdeutschen Rundfunk in Köln und dort geht es weiter soll es weitergehen. Unsere Kollegen aus Köln haben Pech gehabt. Sie kamen nicht durch nach Frankfurt mit der Leitung. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, falls Sie mich im Moment hören, falls es sich dann noch überhaupt lohnen wird. Wir schalten um. Ja, hier ist zwar nicht Köln, sondern der Südwestfunk in Baden-Baden wieder. Ich will die Zeit nutzen, meine Damen und Herren, bis uns die Leitung geschaltet wird. Wir erwarten auch einen Anruf aus dem Olympiastadion in München von unserem Mitarbeiter Hans Schiefele. Und wenn ich meine Regie richtig verstanden habe, Herr Schiefele, haben wir Sie jetzt am Apparat. Stimmt das? Jawohl, das stimmt noch. Und es tut mir leid, wir haben immer noch keine Verbindung mit Berlin. Wir bemühen uns, das ist ja wohl selbstverständlich, und unterhalten Sie bis dahin mit einigen Takten Musik. Ja, wir warten auf die Zuschaltung aus Berlin, aber ich habe immer noch keinen Ton hier bei mir am Lautsprecher. Wir hoffen, dass unsere Information stimmt, die wir nicht etwa aus Berlin, sondern aus Köln bekommen haben. Bestätigt im Moment ist sie noch nicht, also drücken Sie mal den Daumen, meine Damen und Herren. Ja, bei unseren Kollegen im Kölner Funkhaus ist der ganze Zeitplan durcheinander geraten. Wir schalten um. In die Mittelwelle, Jochen. Hallo, Wolfgang Mönch. Hallo, ja, Wolfgang Mönch, rufen die Kollegen aus Berlin. Er kommt jetzt aber doch ans Mikrofon. Das Berliner Olympiastadion, auch wir haben nicht gehört, dass wir gerufen wurden. So, das ist nun nicht ganz gut gegangen. Bitte, ich gebe nur das wieder, was unter den Fußballfreunden gesprochen wird. Also, jetzt haben wir Verbindung. Sondern Einwurf, nein, keinen Freistoß, sondern... Kein Abseits, doch, es ist gepfiffen. Doch, es ist gepfiffen. War es Abseits? Nein, es war kein Abseits. Und deswegen gibt es jetzt, warum, weiß ich auch nicht, Freistoß, Abseits. Abseits. Ja, und nein, Abschlag. Ja, was? Diese Entscheidung ist nicht ganz klar, auch da muss man schauen. Gibt einen Abstand, Abstoß oder nur ein Einwurf? Nein, es ist Freistoß. Doch Einwurf. Beckenbauer hatte geglaubt, wie ich eigentlich auch, Freistoß, aber dann gibt es doch nur Einwurf. Nein, es gibt sogar Freistoß. Freistoß, dieser Abstoß, denn das ist es jetzt geworden, lässt noch lange auf sich warten. Ja, aber es könnte auch Freistoß geben. Ja, das gibt es. Nein, es gibt doch nur Einwurf. Freistoß. Freistoß, Abstand, Abstoß, Abpraller, Abpraller, es gibt Freistoß. Jetzt gibt es Freistoß. Ja, da kann ich nur sagen, ja, meine Damen und Herren, das war natürlich ein wenig zu viel. So, meine Damen und Herren, wir haben gerade überlegt, was wir tun werden. Über den Zwischenstand will ich Ihnen nichts sagen, ist mir auch nichts bekannt. Was sollen wir machen? Macht ein paar Takte Musik draußen in der Regie. Es lohnt sich. So lang sollte es gar nicht sein. Wir kommen dadurch ein bisschen zu spät. Das macht nichts. Kommt! So. Neuigkeiten aus München. Am Telefon haben wir Hans Schiefele. Herr Schiefele, wie sieht's aus? Hallo, Hans Schiefele? Herr Schiefele, wie sieht's aus im Spiel? Hallo? Ja, Herr Schiefele. Hier Schiefele, ja? Ja. Ich weiß nicht, haben Sie die Tore schon? Jawohl, wir haben alles aus der Reportage. Was mich interessiert... Ach ja, das Spiel ist verteilt an sich, könnte man sagen, aber das war schon auch alles bisher. Und eben fällt das 2-1. Ja, mein Gott, im Fußball ist nichts unmöglich. Aber es wird trotzdem noch sehr, sehr schwer. Und ich möchte sagen, nur... Herzlichen Dank. Und ich muss sagen, bisher läuft ja unsere improvisierte Sendung besser, als wir es selbst angenommen hatten. Wir haben noch einige Augenblicke Zeit bis zu unserer nächsten Reportage, meine Damen und Herren. Deshalb kann ich Ihnen das also in aller Ausführlichkeit sagen. Wir wollen ab 16.30 Uhr uns das Spiel FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV anhören. Aber da ist im Moment noch nichts zu hören. Und ich würde sagen, wir machen noch einige Takte Musik. Aber dazu haben wir noch über 20 Minuten Zeit. Und wir können jetzt umschalten und rufen zu einem weiteren Zwischenbericht Jürgen-Dieter Rehan. Nur noch wir. Jetzt 48. Es geht sofort los bei uns. Ja, meine Damen und Herren, unser Reporter telefoniert zurzeit. Ich hoffe, dass er jetzt gleich wieder für uns zu erreichen ist, damit wir mit diesem Zwischenbericht beginnen können. Und wir wollen es noch einmal versuchen. Jürgen-Dieter Rehan, bitte melden. Wie ich vorhin andeutete, kommt Mall herein und heraus geht, wenn ich es richtig sehe, aus der Deckung Martin. Ja, genau, Martin ist es. Jetzt dreht sich der Spieler herum, dass wir es auch ganz genau sehen können. Das ist die Nummer 6, das ist Brei. Und jetzt ist Rummenigge, nein, Beckenbauer ist es. Den erkenne ich an der ganz sauren Kleidung. Nein, das ist einer, der sich umgezogen hat. Ja, und dann kam aus dem Abseits in letzter Sekunde Torstensen herausgelaufen. Nein, das ist ja der Verteidiger, das ist Andersson. Jetzt wieder mit Dürrenberger, nein, das ist Hoeneß. Und den erkenne ich genau. Und da er auch ein Blondschopf ist, hatte ich erst geglaubt, es könnte Dürrenberger sein. Aber das ist ja nicht die Wichtigkeit. Weber oder Kullmann oder wer auch immer. Ich meine, es ist Bründel gewesen. Hesse hat den Ball, Hese vielmehr. Das war nicht kostete Semmelig, Schwarz. Nein, das ist Dürrenberger. Aber Hesse, nicht Hesse, sondern Köhnen hat aufgepasst. Und da sehe ich, dass wohl doch die Frankfurter Eintracht ausgewechselt hat. Denn ich erkenne drüben auf der anderen Seite wohl Müller, der ins Spiel gekommen ist. Und somit, ja, es ist Müller. Da dürfte also Kalb vom Feld gegangen sein. Kalb ist nicht mehr auf dem Spielfeld, es ist nicht angesagt worden hier im Stadion. Kalb ist noch, und Kalb steht noch bei Sperlich, dann muss es wohl Reichel sein. Aber auf jeden Fall ist Müller ins Spiel gekommen. Wir schalten um. Und wir gehen jetzt zu unseren Kollegen vom Südwestfunk und schalten um und rufen Fritz Danko. Fritz Danko. Und jetzt müssten unsere Kollegen von Berlin soweit sein. Wir wollen mal schnell reinhören, was Manfred Leschek zu sagen hat. Schnell ins Waldstadion, da hätte, wie ich eben höre... Auf meinem Kopfhörer höre ich jetzt schon 60. Herzlichen Dank. So, jetzt Musik. Oder... So, jetzt Musik, aber was das für Folgen hat, wird Ihnen gleich Armin Haufe sagen. Bis dahin ein paar Takte Musik. Hier ist Frankfurt. Und wir werden als nächstes einmal in das Münchner Olympiastadion gehen. Wir gehen noch einmal nach Bremen. Bitte melden. Wir schalten um nach Hamburg. Hier ist NDR 2. Ich hoffe, Sie können mich noch verstehen. Ja, ich hoffe, dass Sie mich hören. Ich kann Sie kaum verstehen. Wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht noch einmal nach Bremen hineinhören. Wir rufen wieder unseren Reporter Erwin Dittberner. Ich gebe zurück nach Köln. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir gerade noch auf eine Reportage unseres Kollegen Erwin Dittberner gestoßen. Sie haben also gehört, es hat sich nichts geändert. Oder hat sich daran Hans-Reinhard Scheu etwas geändert? Nein, noch keine Tore. Zurück ins Volksparkstadion. Hier ist wieder der Südwestfunk in Baden-Baden, nicht das Volksparkstadion. Deswegen wechseln wir wieder von Gelsenkirchen nach Mönchengladbach. Nein, wir gehen nach München und fragen Klaus Stürzenberger, wie es dort zurzeit aussieht. Aber bitte, hören Sie etwas, meine Damen und Herren? Nein. Und das ist ein Grundübel hier in Berlin. Das mag genügen. Zurück ins Funkhaus. So, bei uns geht's weiter. Verbunden bin ich wieder mit meinem Kollegen Fritz Danko im Moselstadion in Trier. Wie lautet das Endresultat? Fritz Danko? Ja, ist Lachbund. Ich möchte wählen hier mein Apparat. Oh ja, dann ist das eine Fehlschaltung. Ja, jo, entschuldigen jo, bitte. Hallo? Ja, Fritz Danko? Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, wir hatten eine Fehlschaltung eben. Wie lautet das Schlussresultat? Die Tore nannte ich Ihnen bereits, ein verschossener Elfmeter von Blechschmidt in der... Hallo? Ja, also meine Damen und Herren, ich glaube, da im Trierer Moselstadion klappen die Leitungen nicht. Zu diesem 3:0 gekommen ist, man muss sagen, sondern es ist eben psychologisch einfach heute alles gelaufen und aus diesem Grunde hatte Nachnut auch nicht mehr die Mittel, gegen diese Betondeckung der Trierer erfolgreich zu sein, zumal ja, schönen Dank, Fritz Danko. Ein hervorragender Mann im Tor ja, stand. Schönen Dank für diesen Kurzbericht. So, ich muss jetzt einmal meinen Kopfhörer umstecken. Ich glaube, zunächst einmal gibt es einen Bericht aus dem Innenraum. Ganz was Neues. Wir schalten um. Ich erzähle Ihnen das alles, weil das Spiel im Augenblick unterbrochen ist. Ein Spieler des 1. FC Kaiserslautern wird behandelt, aber ich kann also im Moment nicht erkennen, wer es ist. Es sieht so aus, als wäre es Melzer, aber ich möchte mich darauf noch nicht festlegen. Und mir wird angedeutet, es sei Toppmöller, ja. Toppmöller. Und wenn ich richtig gesehen habe, sollte sich doch noch einmal umdrehen, dann war es wahrscheinlich Bast oder Apel. Und Bast war es, ich habe es richtig, nein, Apel. Apel mit der Nummer 10 ist es gewesen. Apel. Was macht ihr? Ich glaube, es war der Kopf sogar von Ten Hag. Nein, es war der Kopf von Trimholt. Und Apel ist es gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Apel, damit wird das Ganze natürlich noch einmal interessant. Oder es kann auch Herget gewesen sein. Es muss es noch einmal genau, Herget ist es gewesen. Herget mit der Nummer 12. Mein Gott. Ja, so schnell geht es. Und das lange Bein von, ja, wer war es? Ich glaube, Skala war es. Das kommt nicht heran. Nein, Wenzel war es, Wenzel. Ich glaube, Wenzel ist es. Ihn kann ich im Moment nicht erkennen. Es müsste eigentlich Wenzel sein, der am Boden liegt. Aber wir werden es dann gleich sehen. Nun, es hat spannende Momente gegeben hier in dieser Begegnung. Ich glaube, Wenzel ist es nicht. Den habe ich inzwischen auch schon wieder erkannt. Hölzenbein ist es auch nicht. Der steht da. Grabowski, Körbel weiter im Mittelfeld. Und es muss eine Trage gebracht werden. Kraus wird es sein, ja. Kraus kann es sein. Kraus ist es also, der jetzt mit der Trage vom Feld gebracht werden muss. Und ich glaube, es ist Toppmöller. Toppmöller. Ja, er ist es. Er hält sich noch den Magen, hat wahrscheinlich noch ein wenig Luftschwierigkeiten und steht aber schon wieder. Und es ist wohl sicher, dass er weitermachen kann. Ja, ich habe Ihnen einige mehr Sekunden gegönnt, meine Damen und Herren. Aber ich kann Ihnen einmal sagen, wie es weitergeht. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Spiel, wenn man so will. Aber ich glaube, es kann auch dort eine Überraschung geben. Bis zum Anfang der Reportage schalten wir jetzt um nach Köln und rufen unseren Reporter Kurt Brumme. Es sind knapp 60 Minuten, etwa 58 Minuten gespielt im Wald in einem Volksparkstadion. Vorne lauern gleich ein halbes Dutzend bundesdeutscher Angreifer. Und dieser langbeinige, ein bisschen stelzig laufende Aufbauspieler, Abwehrspieler ist in den Aufbau gewechselt. Aber heute scheint er die Fußstiefel nicht anzuhaben, die Schussstiefel. Er wackelt mit den Händen. Vor allen Dingen aber... So, jetzt landet der Tormann, der Ball bei Torhüter Helmschrott. Aber sein Schuss geht am Tor vorbei. Der Linienrichter hebt die Pfeife, hebt die Fahne. Und dann kann Willi Schulz, der 34-jährige Libero des FC Schalke 04, erklären. Ja, man fragt sich natürlich, welche Variante Trainer Kuno Klötzer noch in das Spiel bringen wird. Pfirsich führt jetzt das Ball, den Ball, hoppla, damit habe ich es heute. Gibt es Unklarheiten, aber das war wohl klar. Das gibt es nicht. Nee, das kann nicht stimmen. Also ich weiß nicht, doch. Also nicht gerade eben ein erfreuliches, na, Wochenende ist es nicht, ein erfreulicher Mittwochabend. 52. Minute, 72. Minute muss es ja wohl heißen. Schenken Sie sich doch erst einmal eine Tasse Kaffee ein, wir machen Musik. Meine lieben Zuhörer, eben habe ich ein Telefonat aus Südafrika. Ich kündigte Ihnen schon an. Das Ergebnis habe ich schon gesagt. Wolfgang Köpp, hören Sie mich gut, ja? Herr Dittmann, ich verstehe Sie sehr schlecht, aber ich möchte gerne kurz etwas berichten. Hallo? Ja, ja, reden Sie nur weiter, Herr Köpp. Wir hören Sie sehr gut. Hallo? Ja, hören Sie mich denn nicht? Ich störe, ich fahre fort, sonst könnte ich noch mal anrufen. Nein, nein, wir hören Sie sehr gut, Herr Köpp. Ja, ja, wir hören Sie sehr gut. 30 übersteht der Franzose Jabouille nicht mehr, dann geht es Schlag auf Schlag. Hallo? Ja, ja, wir hören Sie, aber bitte jetzt zu Ende kommen, Herr Köpp. Wir sind gerade unterbrochen, ich werde noch mal kurz zurückrufen. Nein, nein, wir sind auf Sendung, Herr Köpp, hallo? Ja, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass ich so gebrüllt habe, aber er verstand mich nicht. Ja, jetzt kommt aber ganz bestimmt die Musik. So, da sind wir wieder und ich hoffe, Sie haben sich wieder bequem gemacht. Jetzt, wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Das müssen wir uns einmal anschauen. Es ist nicht zu sehen. Von unserem Blickwinkel aus war es nicht ganz zu sehen. Der Schiedsrichter war sich seiner Sache auch nicht so ganz sicher. Jedenfalls optisch sieht das alles so aus. Aber nun, der Schiedsrichter hat es eben anders gesehen. Wir sehen manches eben mit blau-weißen Berliner Augen. Das hat man gesehen. Jetzt müssen wir gegen die tiefstehende Sonne sehen. Das ist das eine, aber es passt zu dem Gesamtrahmen, was man heute hier gesehen hat. Nun, wir werden sehen. So, was können Sie in unserer Sendung noch erwarten? Nun, jetzt geht es also weiter mit unserer Berichterstattung und wir wollen einmal sehen, wo wir jetzt uns hinwenden werden. Wir blenden uns in die Reportage noch nicht ein, denn im Westdeutschen Rundfunk wird zurzeit noch Musik gemacht und ich würde sagen, wir machen auch noch einige Takte Musik. Jetzt, da das Flutlicht hier eingeschaltet ist, schon seit einiger Zeit, sehen die Schwarzhaarigen da unten natürlich alle gleich aus. Die Rückennummern sind nur noch sehr schwer auszumachen. Bitte, das gebe ich mit Vorbehalt wieder. Oh! Das hat auch niemand gesehen. Oh, oh, oh, oh! So sah es jedenfalls aus. Ganz genau ist das von uns im Augenblick nicht zu entscheiden. Und das dauert und man wartet. So, wir können uns da erst einmal ausblenden. Ich bin aber trotzdem, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen verwundert jetzt. Also ich werde ein bisschen Beschwerden haben, jetzt den Torschützen genau zu erkennen, denn die Dämmerung ist hier doch schon sehr stark reingebrochen. Aber das ist im Moment natürlich von unserer Seite aus nicht zu erkennen. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir gerade noch zur rechten Zeit gekommen, um zu hören. Unseren Hörern im norddeutschen Bereich und in Hessen muss ich zur Erläuterung sagen, dass wir uns darüber schon gar nicht mehr wundern. Das Spiel ist immer noch unterbrochen. Ich kann Ihnen also weiter nichts schildern als diese Unterbrechung hier. Keiner weiß richtig, was geschehen ist. Er hat den Arm wenigstens gehoben, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist der optische Eindruck. Wer weiß, wie es da unten wirklich aussieht. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir wundern uns über sowas nicht mehr. Ich sage das alles für die Hörer, die in Nordwest und Süd jetzt hinzugekommen sind. Ja, und hier ist wieder Frankfurt, ein Zwischenergebnis. Es heißt, ein Endergebnis ist es nicht, deshalb Zwischenergebnis. Sie hören... Wenn ich jetzt in der Lage bin, ein bisschen mehr zu schildern vom Spiel, dann liegt das ganz einfach daran, dass die Nebelwand sich jetzt ein bisschen hochgehoben hat. Und zum ersten Mal kann ich dort drüben auch die Zuschauer auf der Gegengeraden sehen. Denn auch die, die hier waren, haben nicht viel mehr gesehen als diejenigen, die zu Hause geblieben sind. Allenfalls die Spieler dort unten haben vielleicht noch ein bisschen mehr sehen können, weil sie eben meist näher in der Nähe des Balles waren. Nun ist auch hier ein bisschen Licht ausgefallen. Aber das sehe ich nicht. Was ist passiert? Was heißt, was ist jetzt los? Nun, man vermisst eigentlich die Information. Aber bleiben wir noch einen Augenblick hier. Und wer es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, der kann es nicht glauben. Ich habe Ihnen gesagt, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. So sieht es wenigstens aus. Na, das verwirrt, wenn man das hier so sieht. Es gibt keine Szenen zu schildern. Ja, die Situationen sind undurchsichtig geworden. Das sehe ich jetzt schon zum dritten Mal. So, jetzt habe ich's raus. Aber das hilft nichts mehr. Das hilft gar nichts mehr. Auch wenn er vielleicht das eine oder das andere Mal recht gehabt hat. Das kann man von hier oben nicht beurteilen. Das kann man von hier aus nicht sehen. Aber das nützt alles nichts mehr. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob wir noch weitermachen sollen, ob unsere Sprechzeit schon abgelaufen ist. Bis später, wir hören uns dann wieder. Ja, wir hören uns mit Sicherheit wieder in den nächsten Minuten schon, aber ich werde einmal aufpassen. Ich habe eine Leitung hier auf dem Kopfhörer, um zu hören, was es gibt. Eine Meldung ist eben eingetroffen, in der es heißt, am Wochenende tut sich gar nichts. Das ist eine Überraschung. Was ist? Ja, da hat es irgendwie gefunkt bei uns. Ich hoffe, dass wir das bald wieder erledigen können. So, und eben hat ein liebenswürdiger Hörer angerufen. Er meint, man könnte einen Pfeifton von einem Fernsehgerät hören bei uns. So, ja, Entschuldigung. Und wir gehen weiter, meine Damen und Herren. Harald Stenger, was haben Sie zu melden? Als der Schlusspfiff ertönte, warfen die Spieler jubelnd die Arme nach oben. So, meine Damen und Herren, kommen Sie übrigens gut nach Hause, ja? Ah, ja, schon weg. Das war's, was bisher vorlag. Nun kann ich Ihnen noch sagen, wie es zurzeit in der Tabelle aussieht. Nun, die Tabelle haben wir Ihnen an und für sich schon genannt, aber sie sei, wenn Sie sich vielleicht später eingeschaltet haben, hier noch einmal kurz wiederholt. Es hat sich wenig verändert. Die Hessenliga ist noch nicht, doch, sie ist da, natürlich. Wir bekommen in wenigen Sekunden das endgültige Ergebnis. Auch dieses Ergebnis ist endgültig noch nicht bekannt. Wir bekommen es gleich. Morgen, am Sonntag. Jetzt einige Takte Musik, meine Damen und Herren. Hoppla, da sehe ich gerade, wir bekommen noch das letzte fehlende Ergebnis. So, das war die Übersicht, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Das war der schwärzeste Tag in der Bundesliga-Geschichte. Ist das ein Wunder? Nein. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Das war unsere alles in allem doch mehr oder weniger komplette Fußballsendung. Es hat sich nicht allzu viel verändert, aber ich sag's schön der Reihe nach für alle, die es mitschreiben wollen. Ne, das kann nicht stimmen. Doch, ne, das verwirrt, wenn man das hier so sieht. Für alle die, meine Damen und Herren, die es nicht verstanden haben, Ergebnisse, Torschützen und so weiter. Ergebnisse, Torschützen und so weiter. Torschützen und so weiter. Schützen und so weiter. Und so weiter und so weiter. Und so weiter. Das war Schwierigkeiten beim Umschalten. Ein Kurzhörspiel von Rohrwolf. Realisation Rohrwolf, Barbara Karschuk, Helmut Schick und Helmut Keier.